بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben in der letzten Woche das Thema bezüglich den kleinen Zeichen des jüngsten Gerichts oder die kleinen Zeichen auf das Eintreffen der Stunde beendet. Und wir haben all die drei Kategorien gesehen. Die kleinen Zeichen, die bereits begonnen haben und auch beendet sind. Und genauso die Zeichen, die kleinen, die bereits begonnen haben und immer noch aktuell sind. Und auch genauso die kleinen Zeichen, die noch nicht begonnen haben, die noch kommen werden. Aber man kann zusammenfassend sagen, dass die meisten von den kleinen Zeichen bereits eingetroffen sind oder aktuell sind. Und wirklich nur noch wenige Zeichen von den kleinen Zeichen auf das baldige Eintreffen des jüngsten Gerichts sind noch ausgeblieben. Aber es werden auch große Zeichen kommen. Große Zeichen, die darauf hinweisen, dass der Beginn des jüngsten Gerichts wirklich kurz davor ist zu beginnen. Diese Zeichen, die wir erwähnen werden, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in einem authentischen Hadith erwähnt hat, die treffen wirklich erst dann ein, wenn das jüngste Gericht kurz bevorsteht. Und dann werden sie eins nach dem anderen dann kommen. Und wir werden inshallah diese kennenlernen, um zu sehen, um zu schauen, dass wirklich das Eintreffen des jüngsten Gerichts bald ist. Wenn wir sehen, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Dinge so detailliert beschrieben hat, das lässt darauf schließen, dass er uns damit sagen will, dass dieses bald kommen wird. Und dass jeder aufpassen soll und jeder sich beeilen soll, zum Erhaben Allah zurückzukehren. Und das ist auch der Punkt, warum wir überhaupt diese Zeichen erwähnen. Wir erwähnen diese Zeichen, damit wir begreifen, dass es Zeit wird, für jeden von uns zurückzukehren zum Erhaben Allah und zu bereuen und sich vorzubereiten auf die Ewigkeit, die danach kommen wird. Weil dieses ist entscheidend, ob die Ewigkeit im Höllenfeuer sein wird oder die Ewigkeit im Paradies. Deswegen, Barakallahu fikum, sollt ihr auch wissen, dass dein Jenseits sofort beginnen wird, wenn du gestorben bist. Weil dann wird es kein Zurück mehr geben. Und dann wirst du auch keine Möglichkeit mehr haben, irgendwas zu bessern. Sondern du wartest dann nur noch drauf, dass du aus deinem Grab geholt wirst und herauskommst. Das heißt, sobald du stirbst, war es das für dich. Und das ist schon dein Anfang. Dein Anfang für das jüngste Gericht. Und wir werden, inshallah, wie gesagt, heute über diese großen Zeichen reden. Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, der bei Muslim verzeichnet ist, da sagte das Sahabi Hudhaifa, er sagte, wir saßen, also er und ein anderes Sahabis, die saßen und haben geredet. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam heraus und fragte sie, worüber redet ihr? Und sie sagten zu ihm, wir reden über das jüngste Gericht. Und daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihnen, sie wird niemals beginnen, bevor ihr nicht 10 Zeichen gesehen habt. 10 Zeichen werden kurz vor Beginn des jüngsten Gerichts kommen. Und diese erwähnte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith. Und Hudhaifa sagte, er erwähnte den Rauch, den Dajjal, das Biest, das Aufgehen der Sonne von ihrem Ort des Untergangs, das Herabsteigen von Isa ibn Maryam, Ya'juj und Ma'juj, sowie 3 Erdrutsche, einer im Osten, einer im Westen und einer auf der arabischen Halbinsel und als letztes ein Feuer, das im Jemen entstehen und die Menschen zu ihrem Versammlungsort treiben wird. Das sind die 10 Zeichen, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, von den großen Zeichen, die kurz bevor der jüngste Tag anbricht, kommen werden. Und wenn man sich alle authentischen Ahadithe anschaut und diese vergleicht, dann sieht man, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam an anderen Stelle eine andere Reihenfolge erwähnt hat. Und Al-Hafidh ibn Hajar sagte in Fath al-Bari, in der Erklärung von Sahih al-Bukhari, er sagte, wenn man alle Hadithe zusammenfasst und sich die betrachtet, dann ist das erste von den großen Zeichen, von den 10 Zeichen, die kommen wird, ist das Erscheinen des Dajjal. Das ist das allererste, was kommen wird von diesen 10 Zeichen, von den großen Zeichen, dass der Dajjal kommt. Und wenn ihr euch die anderen Religionen anschaut, wie das Christentum oder das Judentum, sie erwähnen ihn auch. Die Christen erwähnen ihn als Antichrist, die Juden erwähnen ihn als Erlöser, weil jeder Prophet seine Nation gewarnt hat vor diesem Dajjal. Weil seine Fitna, seine Versuchung wird gewaltig sein. Die größte Versuchung überhaupt. Seitdem Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschaffen hat, bis zum letzten Tag. Es gibt keine größere Versuchung und keine größere Fitna als das Erscheinen von diesem Dajjal, so wie wir es dann gleich inshallah sehen werden. Und der Dajjal, dieser lügende Messias, er wird kommen, um zu sieben. Weil da wird sich herausstellen, wer wahrhaftig glaubt und wer nur so tut und ein Lügner ist und ein Heuchler ist. Weil derjenige, der wahrhaftig glaubt, wenn er erfährt, dass der Dajjal herausgekommen ist, er wird sofort Abstand halten von ihm und sich entfernen von ihm. Aber alle anderen, die Lügner waren oder Heuchler waren oder nicht gefestigt waren, sie werden ihm folgen, wenn sie hören, dass er gekommen ist und dass er erschienen ist. Und du sollst wissen, dass dieser Dajjal weder ein Teufel ist oder ein Djinn oder sonst irgendwas, sondern er ist ein Mensch. Und wir werden gleich sehen, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihn detailliert beschrieben hat, damit jeder von uns, falls er in unserer Zeit erscheinen sollte und ihn sieht, sofort weiß, dass dieses oder dass dieser der Dajjal ist, vor dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gewarnt hat. Und deswegen wird jeder, der diesem Dajjal dann folgt und so in diesem Zustand auch stirbt, ins Höllenfeuer kommen. Nur diejenigen werden gerettet sein, die erkennen, dass dieser der Dajjal ist und sich von ihm entfernen. Oder die, die am Anfang ihm vielleicht gefolgt sind, aber dann bereut haben und zu Allah zurückgekehrt sind und dann so gestorben sind, denen wird Allah vergeben. Aber jeder, der ihm folgt und diesem Zustand stirbt, dieser wird zweifellos ins Höllenfeuer kommen. Und du sollst wissen, dass alle Angelegenheiten bezüglich des Dajjals sind Sachen, die im Verborgenen sind. Das heißt, keiner von uns weiß, wie er aussieht. Niemand weiß, wo er kommen wird. Niemand weiß, was er tun wird. Weil das Dinge sind, die im Verborgenen sind. Deswegen das, worauf wir uns verlassen, sind die Aussagen von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die ziehen wir in Betracht und schauen, was hat er gesagt über den Dajjal? Wie hat er ihn erklärt, beschrieben? Wie hat er uns gewarnt vor ihm? Weil wie gesagt, diese Sache ist eine Sache des Verborgenen. Keiner von uns hat ihn gesehen, um uns zu beschreiben, wie er aussieht. Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat dies aus Gnade uns gegenüber getan, damit jeder, der von ihm gehört hat, Abstand nimmt von ihm, weil er weiß, dass dieser der Dajjal ist. Aber das Traurige ist, dass viele Muslime, wenn du sie fragst, wer ist der Dajjal, sie kennen ihn nicht. Sie wissen nicht, wer der Dajjal ist. Weder wie er aussieht, noch wer er ist, noch wo er kommen wird. Obwohl das die größte Versuchung sein wird. Die größte, seitdem Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschaffen hat, bis zum Tag der Auferstehung. Es gibt nichts Schlimmeres, was diesen Menschen passieren kann, als die Erscheinung von Dajjal. Und trotzdem erfährst du und siehst du, dass viele es noch nie gehört haben, vielleicht zum ersten Mal, oder sie haben von ihm gehört, wissen aber weder, wie er aussieht, noch was seine Eigenschaften sind. Und wenn er dann erscheint, wenn sie gar nicht unterscheiden können, ist das oder ist das nicht, und dann werden viele ihm leider folgen. Und viele sind sogar der Meinung, dass die Sache mit dem Dajjal nur irgendeine Geschichte ist, irgendein Fabel, irgendein Märchen. Sie wollen gar nicht dran glauben, sagen, schaut, in unserer heutigen Zeit, wie weit entwickelt wir sind. Jetzt kommt ihr noch mit Dajjal, der kommen wird irgendwo und dies und das. Und subhanallah, das ist eines der Zeichen dafür, dass der Dajjal bald kommen wird. Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, so wie es bei At-Tabarani verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, der Dajjal wird nicht eher erscheinen, bis die Leute ihn vergessen. Und bis die Imame das Warnen vor ihm auf der Mimbar, auf der Kanzel unterlassen. Das ist ein Zeichen dafür, dass er bald kommen wird, wenn die Menschen ihn vergessen. Keiner weiß mehr, wer der Dajjal ist. Und die Leute, die normalerweise die Menschen ermahnen sollten, erwähnen das Thema erst gar nicht. Weil die denken, ah, Dajjal, was ist schon für ein Thema? Und so geriet er in Vergessenheit. Und das ist ein Zeichen dafür, dass er bald kommen wird, so wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat. Und wie gesagt, zweifellos ist die Erscheinung des Dajjal die größte Fitna überhaupt. Es gibt keine größere Fitna als seine Erscheinung. Und er wird Al-Masih al-Dajjal genannt. Al-Masih einmal, weil sein Auge Mamsuha ist. Das heißt, sein Auge ist verwischt, sein rechtes Auge. Das ist ein Zeichen dafür, wenn wir ihn sehen. Das eine Auge ist verwischt. Und wenn man sich die anderen Überlieferungen anschaut, die authentisch sind und auch bei Muslimen verzeichnet sind, dann ist auch erwähnt worden, dass sein linkes Auge verwischt ist. Damit ist gemeint, das rechte ist komplett zu und das linke sieht komisch aus, das Auge. Das kommt irgendwie so heraus und der Glanz ist weg, das Auge ist so matt. Das ist an beiden Augen hat er einen Fehler, außer das rechte Auge, da ist nichts mehr. Und bei dem linken Auge ist dieses, sieht ganz komisch aus. Er hat eine Missbildung an dem linken Auge. Weil der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist, der Dajjal hat ein verwischtes Auge. Und er wird Dajjal genannt, weil er die Wahrheit verdeckt hat mit der Falschheit. Also Al-Masih Dajjal, einmal weil sein Auge verwischt ist und einmal Dajjal, weil er die Lüge als Wahrheit präsentieren wird. Deswegen wird er als Al-Masih Dajjal bezeichnet. In Bezug auf Dajjal, damit kann man eigentlich jeden bezeichnen, der das Falsche als richtig zeigt oder das Richtige als Falsche zeigt. Jeder, der versucht, die Wahrheit zu verdecken, kann man ihn als Dajjal bezeichnen. Aber der Vater von ihnen ist dieser Dajjal, den der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hier beschrieben hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist, um uns zu zeigen, wie gewaltig diese Versuchung sein wird, er sagte, von der Zeit der Erschaffung Adams bis die Stunde beginnt, wird es niemals eine größere Erschöpfung geben als den Dajjal. Und er sagt einem anderen Hadith, bei Ibn Majah und Al-Hakim verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, von der Zeit der Erschaffung Adams bis zum Eintreffen der Stunde wird es keine gewaltigere Versuchung auf dieser Erde geben als den Dajjal. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam weiter, weil es diese gewaltige Versuchung ist, Allah hat keinen Propheten entsandt, der nicht seine Nation vor dem Dajjal warnte. Jeder Prophet, der entsandt wurde, sagte zu seiner Nation, passt auf, es wird ein Dajjal kommen, ihr dürft ihm nicht folgen, es wird die größte Fitna überhaupt sein. Und dann sagt der Gesandte Allahs, und ich bin der letzte Prophet und ihr seid die letzte Nation und er wird ohne Zweifel unter euch erscheinen. Wenn er kommt, während ich noch am Leben bin, so werde ich jeden Muslim verteidigen. Wenn er jedoch nach mir kommt, so wird sich jeder Muslim selbst verteidigen müssen. Der Gesandte Allah sagte, kommt er zu meiner Zeit, dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich kümmere mich drum. Aber wird er nach meiner Zeit kommen, so muss sich jeder um sich selbst kümmern. Deswegen hat er versucht, uns ihn so detailliert wie möglich zu beschreiben, damit jeder auch weiß, dass dieser wirklich der Dajjal ist. Und er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, einem anderen Hadith, der bei Bukhari und Muslim ist, verzeichnet ist, da erwähnte Ibn Umar radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam eines Tages aufstand und eine Predigt hielt. Dort hat er Allah subhanahu wa ta'ala gelobpreist, so wie es ihm gebührt. Und dann sagte er und erwähnte den Dajjal, er sagte, ich warne euch vor ihm. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich warne euch vor ihm. Es gibt keinen Propheten, der nicht seine Nation vor dem Dajjal warnte. Und auch Nuh alaihi salam, er warnte seine Nation. Doch ich werde euch über ihn etwas sagen, was kein Prophet seiner Nation gesagt hat. Einige Details, die kein Prophet zuvor seiner Nation gesagt hat. Damit ihr Bescheid wisst, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam barmherzig mit uns ist. Er will nicht, dass irgendeiner ihm hinterherläuft oder getäuscht wird von ihm. Deswegen sagte er, und ich werde euch etwas über ihn berichten, was keine Nation vor euch wusste, was kein Prophet ihr erzählt hat. Er sagte, ihr sollt wissen, dass er einäugig ist und dass Allah nicht einäugig ist. Warum? Weil der Dajjal, wenn er kommen wird und Wunder bringen wird, wird er behaupten, dass er Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und die Menschen werden ihm glauben, sie werden denken, das ist Gott. Deswegen sagte er, Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, er ist einäugig. Und Allah ist nicht einäugig. Ein Zeichen dafür, dass wir wissen, dass dieser der Dajjal ist, wenn er dann kommt. Und er erwähnte noch ein weiteres Detail. Und dieses Detail werden nur diejenigen sehen, die gläubig sind, die Muslime sind. Alle anderen werden dieses Detail nicht sehen können. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist, der Dajjal wird einäugig sein. Und zwischen seinen Augen wird Kafir geschrieben stehen. Jeder Muslim wird es lesen können. In der anderen Überlieferung sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, so wie es bei Muslim verzeichnet ist, zwischen den Augen des Dajjal wird Kafir geschrieben stehen. Jeder Gläubige wird es lesen können, ob er nun schreiben kann oder nicht. Auch die Analphabeten werden es lesen können, dass da steht Kafir. Nur diejenigen, die nicht gläubig sind, sie werden es nicht lesen können. Deswegen müssen wir fest daran glauben, dass es wirklich so, dass er so aussehen wird, wie der Gesandte Allah es ihm beschrieben hat. Genauso. Es wird so draufstehen auf seiner Stirn. Und die Gläubigen werden es sehen und werden es lesen und wissen, dass er der Dajjal ist. Ob sie nun lesen können oder nicht, aber sie werden es mit der Stärke ihres Glaubens, werden sie es dann lesen können, weil Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der es dann ermöglichen wird für die Gläubigen, dass sie es lesen können, damit sie wissen, dass dieser der Dajjal ist. In der anderen Überlieferung sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist, um uns zu zeigen, dass es wirklich geschrieben steht auf seiner Stirn. Er sagte, der Dajjal wird einäugig sein und zwischen seinen Augen wird stehen Kafara, Kafir. Erwähnte sogar, dass die Buchstaben wirklich draufstehen werden. Deswegen, unsere Aufgabe muss es sein, dass wir über diesen Dajjal so viel erfahren, wie wir nur können. Damit, wenn er dann erscheint, wir Abstand halten von ihm. Und dass wir gewarnt sind vor ihm. Weil dieser die größte Versuchung sein wird. Und so viele werden ihm folgen. Und so viele werden in diesem Zustand sterben und ins Höllenfeuer kommen. Deswegen, wir werden dann, inshallah, noch mehr von seinen Eigenschaften sehen. Von dem, was er tun wird, was er sagen wird. Und wie viele in seine Falle dann fallen werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor verschonen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.